Ja, hallo. Ich versuche jetzt laut zu bleiben. Wenn es zu leise wird unterm Reden, dann meldest du dich ganz hinten. Und ne? Genau, das machen wir so. Die Ausschreibung habt ihr gelesen. In der Zwischenzeit gab es nochmal ein Wahlergebnis, das vielleicht eine Rolle spielt, aber das müssen wir alles in Ruhe besprechen. Es gibt ein bisschen ein Problem, weil ich in der Regel gern frei vortrage. Das ist jetzt schwierig, weil das auch gleichzeitig ein Text ist, der wird im nächsten Argumentheft erscheinen. Das ist ein Theorietext natürlich, weil es auch um die Frage der Faschisierung geht. Jetzt versuche ich so eine Mischung, und das wäre dann ganz gut, wenn ihr unterm Vortrag, wenn ihr was nicht gleich versteht oder ich zu schnell bin, einfach interveniert und sagt, stopp, das musst du nochmal machen. Ja, das ist sozusagen das eine. Das zweite ist bei dem Thema natürlich so, ja, um vielleicht dieses wahnsinnig Ernste da rauszuziehen, ich werde keine Rezepte für irgendwas im Umgang mit irgendwem liefern. Also so eher mit einem Zitat von Marx, wenn eine Frage richtig gestellt ist, ist es schon die halbe Antwort. Also es geht eher zu verstehen, was da gerade passiert. Wenn ich es überhaupt schaffe, das zu verstehen, überhaupt die Faschisierungsfrage zu stellen, ist ja schon schwierig. Also gibt es eine Tendenz zu etwas, was Faschisierung genannt werden kann, bei all dem Wissen, dass sich der Faschismus nicht wiederholen wird, der historische. Also das ist so ein ganzen Minenfeld und oder Fettnäpfchen, und wenn ich da in zwei, drei reintrete, ist mir auch wurscht. Also das ist ein Versuchslabor, und ich werde eine Stunde mindestens brauchen, um meins darzulegen, und dann bitte ich euch zu diskutieren mit euch und mit mir im Hinblick darauf, welche Gedanken könnten noch produktiv sein und nicht wer hat recht. Weil bei dem Thema haben ja schon so viele recht, dass es eigentlich auch nicht nur so sein muss, dass die Linken recht haben müssen. Ja, es gibt ein schönes Gedicht von Erich Fried, ich weiß nicht, manche lesen den immer noch. Ja, wer anderen sagt, was links ist, ist ein Rechter. Wer anderen sagt, was rechts ist, ist ein Rechter und so weiter. Und wer andere selbst entscheiden lässt, wie sie leben wollen, der ist vielleicht ein Linker. Und vielleicht könnte man in dem Sinne die Veranstaltung machen, dann geht auch der Druck von mir weg, weil das schon schwierig ist, über ein Thema zu referieren, wo ich seit 30 Jahren dran bin, aber ehrlich gesagt auch nicht wirklich weiß, ob das stimmt, wie ich das gerade einschätze mit AfD und Pegida und all dem anderen. Als sozusagen die Grundlage meines Vortrags oder meines Artikels dann für das Argument ist, wenn man so will, die ganze Literatur, die Wolfgang Fritz Haug zu dem Thema produziert hat, die letzten 40 Jahre. Darum ist es gleichzeitig auch ein Geburtstagsartikel für ihn geworden, weil der 80 geworden ist. Und Haug hat 67, das ist jetzt schon 50 Jahre her, ein Buch auf den Markt gebracht, der hilflose Antifaschismus, und hat alle Reden, es waren zwei große Vortragsreihen in der Bundesrepublik von Professoren, keine Frauen, Professoren, die erklärt haben, warum sie in den NS verstrickt waren oder warum sie nicht verstrickt waren. Und diese Reden, 30, 40 Reden über zwei Jahre, hat Haug analysiert am Material. 40 Vorlesungstexte, um, wie er schreibt, zur Aufklärung der Ursachen beizutragen und, wie es immer früher hieß, um dafür zu sorgen, dass so etwas nie wieder geschieht. Seitdem hat er immer wieder Material gesammelt und hat versucht, aus dem Material theoretische Schlüsse zu ziehen. Es gibt ein Buch von ihm, Die Faschisierung des bürgerlichen Subjekts. Das ist auch eben für Psychologinnen und Psychologen vielleicht von Interesse. Das war, muss man schauen, ob die Jahreszahl 86 steht da. Das war ein Auftrag der Deutschen Gesellschaft für soziale Psychiatrie, zu verstehen, wie die Subjekte und auch die Psychiater verstrickt waren in den deutschen Faschismus. Und Haug hat dazu hunderte von Rezeptbüchern, Charakterkundebüchern und alles, was sozusagen in den 30er, 40er Jahren auf dem Markt war, studiert, um am Material zu zeigen, wie das bürgerliche Subjekt sich faschisiert. Das ist sozusagen, den Begriff hat er verwendet. Der Begriff war vorher politisch auch schon da. Der ist, wenn ich mich richtig erinnere, stark gemacht worden in der Bundesrepublik durch den Kommunistischen Bund. Nicht KBW, nicht Westdeutschland, sondern den KB, den es nicht mehr gibt. So Ausläuferfiguren sind Jürgen Trittin und meine, Trittin war mal beim KP, aber sozusagen der Ebermann und Trampert aus Hamburg, die sind manchen bekannt, die schreiben ja auch noch in Konkrete. Das sind sozusagen alles Leute um den Kommunistischen Bund und ein Teil davon ist im Neuen Deutschland aufgegangen und. Wer die Geschichte kennt. Und die haben sozusagen in den 70er, 80er Jahren eine Debatte geführt über Refaschisierung der Bundesrepublik Deutschland. Ich sage das nur, dass Haupt es ja nicht erfunden hat. Entscheidend bei diesen Diskursen ist natürlich, dass Haupt, klar ist, er ist ja nicht blöd, ist einer der klügsten meines Erachtens, dass Diskurse Diskurse sind. Also es sind sozusagen gesprochene und geschriebene Worte und sind nicht die reale Praxis im Alltag. Also sein Ideologiebegriff hängt dann auch damit zusammen, dass Ideologie auch beinhaltet die alltäglichen Praxisformen. Manche von euch kennen das mit Bourdieu und der Habitus. Vielleicht könnte man das ein bisschen parallel setzen, aber es ist klar, in den Diskursangeboten steckt auch etwas drin, wie Praxis körperlich gelebt werden kann. Davon geht er aus, aber es ist ihm schon klar, dass das nur das eine ist. Also die Ideologie ist ein ganz entscheidender Punkt für ihn zur Aufrechterhaltung von Faschismus. Jetzt geht es nicht um die Inhalte von Ideologie, sondern Ideologie ist immer etwas, was die Subjekte unterordnet unter eine Idee oder unter angenommene Denkfiguren, die wichtig sind. Und gleichzeitig von Gramsci übernommen ist der zweite Teil dieser ganzen Versuchsanordnung, dass alles, was sozusagen dazu führt, dass die Subjekte sich freiwillig unterordnen, auch in einem bürgerlichen System, in einer sogenannten, bei uns Demokratie, im Faschismus, aber immer auch gepaart ist mit einem im Faschismus mit einem terroristischen Gewaltrahmen. Also das ist sozusagen, Gramsci ist Faschismus, der Staat mit Gewalt, der die Subjekte, die außerhalb des Rahmens sind, auch bis zur Vernichtung oder bis zur Bestrafung begleitet. Und innerhalb des Rahmens geht es um die Unterordnung unter die Verhältnisse, und zwar freiwillig. Die freiwillige Subjektion oder die Subjektion nennt Haupt es. Das ist sozusagen das begriffliche Instrumentarium und danach ordnet er das Material, das er vorfindet in all dem, was ich jetzt gesagt habe. Das letzte Mal macht er das auch in einem neuen Buch, das jetzt 2016 erschienen ist, ein Werkstattjournal auf 850 Seiten, erst am Beispiel des Untergangs der UdSSR und dann in Bezug auf viele, viele Fragen, auch nochmal in Bezug auf die Frage, ob Faschisierung in der BRD möglich ist. Das ist die Frage hier, ist die BRD auf dem Weg der Faschisierung? Also das ist sozusagen, werde ich dazu was machen. Dann auch, wie reagiert die bürgerliche Mitte, was immer das ist. Ich werde auch was kurz zur Mitte links, rechts sagen. Wie reagieren andere wie die Linke auf die neuen oder alten, neuen völkisch-nationalistischen Konzepte und Bewegungen? Welche konzeptiven Ideologen, das ist auch ein Begriff aus der Hauptschule, arbeiten auf welche Art und Weise an einer solchen Faschisierung mit, wenn sie es denn gibt? Ich habe das aber, das mache ich ja nicht, sonst würde ich 4 Stunden reden müssen. Konzeptive Ideologen werden Sarrazin, der auch regelmäßig Platz in der FAZ bekommt, um seine Thesen zu verbreiten. Sloterdijk, in vielerlei Hinsicht in mehreren Zeitschriften und was weiß ich ja noch. Ich vergesse immer manche. Natürlich die direkt in der völkischen Bewegung wie der Kubitschek, der sowas wie ein Vordenker ist mit seiner Zeitschrift, habe ich auch den Namen vergessen. Ja. Das habe ich nicht ganz verstanden. Haupt hat auch diesen äußeren Gewaltrahmen oder nicht? Also ist bei Haupt nur die Freiwillige. Nee, den denkt er dann, ja. Also den denkt er schon mit, weil bei der Psychiatriefrage in seinem Faschisierungsbuch ging es ja auch darum, um die Euthanasie und die Vernichtungspraxis dann, wie die Nazis den gewalttätigen Rahmen auch dann sozusagen umgesetzt haben. Aber seine Frage ist eher, wie wurde das auch ideologisch diskursiv vorbereitet? Ab wann geht es auch leichter, dass Menschen dem zustimmen, zu sagen, ja du, so wie du ausschaust, musst du weg vom Fenster. Oder so ein, was ist heute aktuell, also die Islamisten, die Flüchtlinge, die fressen uns die Haare vom Kopf. Oder in der FAZ freundlicher ausgedrückt, im Feuilleton ein kritischer Artikel über die Verwendung von Flüchtlingsflut, Flüchtlingsstrom, Flüchtlingskrise und täglich im Leitartikel Flüchtlingsflut, Flüchtlingsstrom, Flüchtlingskrise eingehämmert. Also was praktisch passiert, gehört natürlich dazu. Ja? Frontex, also europäische Grenzsicherung, Aufgabe von humanitären europäischen Projekten, der Flüchtlingsrettung, in der Praxis jede Woche 500 Tote im Mittelmeer, im Augenblick. Die werden ja sterben gelassen, könnte man sagen. Also das ist ja kein Mord, aber es ist eine fahrlässige Tötung. Also das ist die Praxis und da gibt es ja auch viele praktische Dinge vom Grenzbau am Brenner, von der Österreicher bis hin zum direkten täglichen Umgang mit Menschen, die geflohen sind und hier wohnen oder in Unterkünften leben, die man vielleicht wohnen gar nicht benennen kann. Das wäre dann die Praxis. Mir geht es aber jetzt eher um die Frage des Materials, des diskursiven Materials. Weil das andere, das gehört dann dazu und da bin ich jetzt einmal nicht drin. Ich bin nicht täglich oder wöchentlich in einem Flüchtlingswohnheim und schaue mir an, wie die Sachen dort ablaufen. Das habe ich jetzt einfach nicht gemacht. Also Frage nach einer Faschisierung heißt auch nicht, die Sorgen und Ängste von irgendwem ernst zu nehmen, weil ich denke, dieses Ernstnehmen von Sorgen und Ängsten, da verbirgt sich auch die Tendenz, die Forderungen zu übernehmen. Ja, und man kann ja Ängste haben und auch Sorgen haben, aber man muss die nicht immer ernst nehmen. Das sage ich gerade für Psychologen. Das ist ja, wir haben ja auch manchmal ganz komische Ängste und Sorgen, aber es ist auch mal gut, wenn wir nicht immer ernst genommen werden. Und viele, wie auch der Gabriel, ne, und andere, und das werde ich dann noch zeigen, obwohl ich nicht aktuell bin mit den Beispielen, haben ja versucht, da hinzugehen, wo die Menschen leben und auch Ausländerheime anzünden. Ganz konkret oder einen Bus stürmen, um die Ausländer vielleicht zu verletzen und dann diese Sorgen der Opfer dieser Flüchtlingswelle ernst zu nehmen. Da sage ich auch noch kurz was dazu zum Opferbegriff. Ne? Also erstmal zu Faschismus und Faschisierung. Jetzt muss man einfach die Begriffe klar kriegen. Ich werde das abkürzen, weil es zu viel ist. Begriffe sind wichtig. Warum? Ihr merkt es schon, wir haben heute Vormittag auch gemerkt, manche Begriffe sind wirklich schwierig, wie Berufsverbrecher, das heute nur zu verwenden und. Weil Brecht, der schreibt man, die Begriffe, die man sich von was macht, sind sehr wichtig. Sie sind die Griffe, mit denen man die Dinge bewegen kann. Ob ich Asylant oder Geflüchteter, glaube ich, ist auch so ein Modewort, oder Flüchtling oder was auch, Asylbewerber, als wäre das ein Bewerbungsverfahren mit schönen Pildchen oder so, sage, das hat ja natürlich eine Bedeutung, um einen Gegenstand zu fassen. Und wer sich ein bisschen auskennt in der Begriffspolitik, gibt uralte Artikel aus den 80er Jahren, der Asylantenbegriff ist sozusagen geprägt worden Ende der 60er, Anfang der 70er auf einem Symposium der Werner von Siemens Gesellschaft in München mit lauter reaktionären Professoren, die gesagt haben, wir brauchen einen neuen Begriff, um diese Gefahr zu zeigen, die von diesen ganzen Fremden zu uns kommen. Und dort wurde der Asylantenbegriff geprägt, es wurde eine Broschüre gemacht, die an alle Landtags- und Bundestagsabgeordneten Deutschlands verschickt, Westdeutschlands damals, verschickt wurde, um den Begriff zu etablieren. Und der war absichtlich gewählt, weil er sozusagen anklingt an Querulant oder auch mal Praktikant, ist jetzt auch nicht gerade das Gelbe vom Ei, ne? Oder Sympathisant war in diesen Zeiten auch nicht unbedingt der positiv besetzte Begriff. Und das war sozusagen nicht so, dass der einfach irgendwie erschienen ist, der Begriff. Der wurde politisch gesetzt, da muss man nicht verschwörungstheoretisch denken, sondern wir wissen, dass auch die anderen, wer immer das ist, Brain Trusts haben und Leute, die sowas mit vorbereiten. Also Wissenschaftler, die auch daran arbeiten, die herrschenden Verhältnisse gut zu finden und es vielleicht noch besser zu machen aus ihrer Sicht. Also Begriffspolitik ist wichtig. Wenn Faschismus, ist ja ein Begriff, den gern viele verwenden, ein Epochenbegriff ist, also eine historische Phase in verschiedenen Ländern Europas bis 1945 bezeichnet, so kann es erstmal nicht darum gehen, den Faschismusbegriff moralisch zu verwenden gegen politische Gegner. Das ist erstmal nicht der Sinn. Sondern es ist ein analytischer Begriff, eine Folie, auf der etwas verstanden wird, was historisch war, und auf der ihr eventuell oder wir versuchen könnten, Vergleiche zu ziehen oder sie abzulehnen, wobei ich ja ein alter Verfechter bin, auch gegen meine sozusagen Hauptvergleichsgegnerin, die Charlotte Knobloch, das ist die Vorsitzende des Zentralkomitees der Juden in München, jetzt in Deutschland, die immer sagt, das darf man nicht vergleichen. Und ist natürlich ein Blödsinn, weil nur durch den Vergleich wird der Unterschied sichtbar. Das ist sozusagen, du musst immer vergleichen, um den Unterschied rauszuarbeiten, aber natürlich darf man Auschwitz vergleichen, um zu sehen, es ist einzigartig. Aber das ist sozusagen so ein Punkt, ne, wir können mit dem Faschismusbegriff arbeiten und auch Vergleiche anstellen, aber es muss uns klar sein, es ist ein historischer Zeitabschnitt und der ist vorbei und wir könnten eventuell Parallelitäten aufzeigen und, aber mehr auch nicht. Und es ist schon gar kein politischer Kampfbegriff für mich. Ja, also du Faschist, jetzt hau endlich ab, das ist wenig nützlich, finde ich. Es gibt eine Vielzahl von Faschismus-Definitionen, ein riesiges Durcheinander. Ja. Ibarra, das ist einer, der im historisch-kritischen Wörterbuch des Marxismus, das ja auch Haug rausgibt, das so nennt, das ist ein Durcheinander von Faschismus-Theorien und Definitionen. Trotzdem kann man sagen, es gibt Formen, Inhalte und eine Funktion. Von dem, was in dieser Zeit in Italien, im Deutschen Reich, ja, wo auch immer, Slowenien, Kroatien, das vergesse ich, wichtige Ungarn, Fallkreuzler, also diese ganzen faschistischen Bewegungen, die natürlich auch jetzt unabhängig von der Herkunft des Begriffs etwas machen, was sie gemeinsam haben. Und darum geht es, also diese Form zu denken, zu verstehen, den Inhalt zu verstehen, wobei es da am schwierigsten wird, und die Funktion. Also ist die Funktion sozusagen, dem Kapital alle seine Märkte zu öffnen oder ist es eine, hat's andere Funktionen? Das müsste man sich genau anschauen. Der Ibarra in dem Wörterbuch nennt es, der Faschismus ist eine Art moderner, auf Massen gestützter, reaktionärer Cäsarismus. Das ist ein schwieriger Begriff, also hat ein Herrscher, ein Duce, ja. Also ein Duce ist ja, was heißt Ducare, führen? Ducare ist führen auf Lateinisch. Bei dem der Staat große Segmente der Zivilgesellschaft zu Teilen seiner eigenen Organe macht. Na, wobei das ein bisschen unsauber ist, weil ich glaube, dazu gehört nicht nur der Staat, sondern dann auch die Parteistrukturen. Also wir haben das heute Vormittag nicht diskutiert. Die SS ist nicht der Staat, sondern es gab ja sowas wie einen Doppelstaat. Der Frenkel hat darüber geschrieben, schon in den 50er Jahren, dass sozusagen Parteistrukturen und Staatsstrukturen parallel und oft auch im Widerspruch zueinander überlebt haben im Faschismus. Und das war manchmal von Reibungen betroffen, manchmal hat sich das gegenseitig sozusagen auch verstärkt, damit was schneller ging. Ja, aber das ist klar, es geht um Teile der Zivilgesellschaft, das wären sozusagen sowas wie Sportvereine auch, so ist es hier gedacht, Vereine, die, wenn man so will, unter Gemeinwohlinteressen fallen, die Art und Weise, wie wir Menschen unsere Dinge tagtäglich regeln in Institutionen, wie das staatlich oder auch von der Partei angeeignet wird, das mit sozusagen der Führerstruktur, ne, und auf große Massen gestützt. Zugleich assimiliert er, der Faschismus, einen Teil der Forderungen der subalternen Klassen, also der Arbeiterklasse, der Ausgegrenzten, der Ausgegliederten, und stellt damit eine Variante der passiven Revolution dar, die die Produktivkräfte zu modernisieren versucht. Das erkläre ich jetzt nicht, das ist sehr schwer. Aber aktive Revolution hatten wir jetzt ein bisschen wenig in Deutschland. Aber passive Revolution wäre das, was ihr alle kennt unter der Veränderung durch die Hightech, also durch die Mikroelektronik. Sozusagen, das ist ja eine Art von Revolution die letzten 25 Jahre gewesen, die alle Verhaltensweisen, Haltungen, Einstellungen verändert. Bis zu dem Zeug, das alle da und wischen. Na, wisch schon, wer hier? Oder wisch schon weg? Und das verändert natürlich unser Leben, unsere Arbeitspraxis, alles. Und passive Revolution wird es deswegen genannt, weil sozusagen Kapitalforderungen, Forderungen des Bürgertums ohne Mitwirkung der großen Massen stattfinden. Aber ihre Bedürfnisse scheinbar befriedigt werden. Der Begriff kommt von Max Weber, der das ganz wichtig fand, auch passiv Revolutionen zu machen gegen die Arbeiterklasse. Also das war ihm ganz wichtig. Diese strukturelle Darstellung jetzt, Form, Inhalt, Funktion, ne, sagt auch, dass dem Faschismus als Staatsregime immer eine Bewegung vorausgehen muss, damit über diese Form der Bewegung für die staatlichen Regierungen eine Massenhegemonie erzielt werden kann. Der Staat selbst kann nie eine Massenhegemonie, das heißt eine Übereinstimmung, eine Begeisterung, eine Überzeugung herstellen, sondern das läuft über Bewegungsformen, sagt der, und ich glaube, dass er auch recht hat. Und dann wären wir auch schon an einem Punkt, weil wir auch diese AfD jetzt in der Parteiform kennenlernen, langsam, und natürlich die Bewegungsformen auch kennen, über organisierte Demos gegen Flüchtlinge, gegen, wie heißt das gleich wieder in Baden-Württemberg, gegen diese Gender-Mainstreaming-Politik, wo dann so brave Menschen und Katholiken und alle die irgendwie auch subaltern sich fühlen, dagegen rebellieren, dass alles nicht mehr so ist wie früher, wo es noch einen Mann und eine Frau gab und dann haben wir geheiratet und dann ist das alles gut und Familie. Und so. Also in den Worten des Projekts Ideologietheorie, das Hauge auch mitgeleitet hat, neben der terroristischen und gewaltförmigen Seite des Faschismus, die alleine nie zum politischen Erfolg führen kann. Ich glaube, das ist zentral wichtig. Gewalt alleine reicht nicht. Geht es um die selbsttätige Einordnung der Individuen in die gesellschaftliche Ordnung. Die tagtägliche, praktisch vollzogene, selbsttätige Einordnung, das er ideologische Subjektion und freiwillige Unterwerfung nennt. Das kennt ihr ja selbst, das kennen wir alle, weil wir auch tagtäglich das machen. Also ich als Hochschullehrer, der auch sozusagen, ob ich will oder nicht, an der sozusagen Einordnung über Noten mitentscheide oder entscheide und damit selektiere oder selegiere, ihr selbst, indem ihr viele Formen übernehmt und das sozusagen für euren Alltag auch funktional praktisch wird oder ihr euch nicht dagegen wehrt, aber das ist so, dass ihr erstmal vielen dieser Regeln gehorcht und folgt. Oder eben nicht zum Erfolg kommt. Ja, weil das dann inhärent ist. Ideologie wird aber immer nicht gedacht, darum habe ich das jetzt auch erklärt am Beispiel, als Glaubensgebäude, also was denken und glauben wir, sondern immer ganz praktische, auch ritualförmige Dinge in je spezifischen Anordnungen und die ideologische Tätigkeit, Unterstellung ist meistens als Tätigkeit organisiert. Das ist nicht, ich glaube da dran. Und das beste Beispiel für alles das, was sozusagen das Pitt damals erforscht hat, sind immer die großen Veranstaltungen der Nazis schon vor 33, diese SA-Aufmärsche, aber dann danach natürlich angefangen mit dem 1. Mai 33 bis zu den Reichsparteitagen in Nürnberg. Wer kann, soll sich mal den Leni Riefenstahl-Film anschauen. Den kann man leider nicht offiziell beziehen, aber jede gute Neonazi-Homepage hat das. Und diese Lichterdome, die der Goebbels entworfen hat mit wichtigen Architekten, die 400.000 Leute, die in Nürnberg aufmarschieren in Reih und Glied, Deutsche Arbeitsfront und der Führer steht dann oben in der Mitte als Lichtgestalt und das ist die praktisch tätige, das ist sozusagen, wenn man will, die Leni Riefenstahl hat das in ihrem Parteitagsfilm wunderbar in Anführungszeichen dargestellt, wie das funktioniert und vielleicht gibt es auch Leute von euch, die mal in irgendwelchen neofaschistischen Veranstaltungen waren und merken, da gibt es Dinge, die wie soll man das sagen, wo die auch solche Dinge, wo die solche Anordnungen probieren und das funktioniert. Also ich war ja einmal zuletzt auf einer Veranstaltung mit Jörg Haider in Österreich, weil da eine Sozialpsychologie-Gruppe versucht hat zu verstehen, was kommt das, was macht er, warum macht er das so gut, warum kommt das an, vor allem bei Frauen wieder, auch bei Männern aber und den Arbeitern. Und das war eine Veranstaltung, da, wenn der kritische Geist nicht immer vorherrscht, hätte ich gesagt, das war total verführerisch. Das war so gut gemacht, wo du merkst, boah, du stehst am Schluss da und gehst, damit du nicht jubelst. Ja, also auf einer nicht-politischen Form hätten wir natürlich jetzt dann die meine Depressionsveranstaltung, drei Wochen lang das Münchner Oktoberfest, wo wir genau dasselbe haben, eine Anordnung, in der ganz viele Menschen ohne terroristischen Rahmen freiwillig sich in die Form des Dirndlgewands und Trachtenanzugs begeben, um damit auch bedeutungsvoll was auszudrücken und sozusagen 14 Wochen, 3 Tage etwas zu tun, was sie das ganze Jahr über nicht können, also auch so ein bisschen Fasching, ne? Also man darf was, kann was und jeden, der da nicht mitmacht, tendenziell und potenziell als Gegner verstehen. Also das ist eine ganz schwierige Sache für mich, immer da in München U-Bahn zu fahren in der Zeit und mich als Mensch, der das nicht mag, zu outen. Was anderes war 2006 die Fußball-WM in Deutschland, wo ich auch Radl gefahren bin an den Tagen, wo Deutschland gespielt hat und viele Nachbarn, unpolitische, gesagt haben, das geht doch nicht, du bist doch Deutscher. Also dieser, das kennt ihr, dieser nicht repressive Zwang, aber so eine Anforderungsstruktur und da merkt man so ein bisschen, wie Ideologie und ideologische Tätigkeit gedacht werden kann. Weil das so selbstverständlich vorausgesetzt wird, du bist doch Deutscher. Und ja, ich habe jetzt von einem Freund aus Innsbruck gelernt, in der Fußball-WM, der sagt immer, wenn die sagen, gehst du heute mit, sagt er, Eishockey interessiert mich nicht. Und dann über die Reaktionen zu reden, weil über diese eher unorthodoxen Verhaltensweisen wird klar, wie stark der Druck eigentlich doch ist. Ja. Gut, soviel zur Ideologie. Zur Form gehört natürlich immer auch, dass dieses Volk, jetzt wenn man mal vom Volk spricht und völkisch, die Nazis in der Lage waren, durch die ideologische Konstitution des Volks, der Deutschen oder der Arier, eine Einigkeit herzustellen über aber auch einen zentralen Begriff des Gegenvolks. Also die Juden bei Hitler, wäre es Himmler gewesen, wären Sinti und Roma und Schwule geworden. Also da gab es verschiedene Vorlieben, in Anführungszeichen, der jeweiligen Herrschenden. Um die Handlungslogiken sowie die Kompetenzen, das ist jetzt auch wieder ein schwieriger Begriff, in eine Vertikale der Herrschaft zu drehen. Also das ist auch interessant, weil heute Vormittag haben wir auch vertikale und horizontale Hierarchisierung gehabt und es gab bei den Nazis, es gibt sozusagen ja die Möglichkeit, wir sitzen alle hier, wir sind jetzt in auf horizontaler Ebene relativ gleich, obwohl ich jetzt drüber bin, weil ich der Referent bin. Aber wir sind da und ihr könnt jederzeit den Raum verlassen und ist aus mit mir als Referent. Ne? Habt also eine geballte Massenmacht. Aber über die Herstellung eines Gegenvolks von Menschen, die komisch, abartig, vernichtend, also im Sinne des deutschen Volkskörper vernichtend und sind, wird dieses eigene Volk als Opfervolk konstruiert, diskursiv, von Hitler kann man das in jeder Rede nachlesen, und die Täter, das Gegenvolk wird als Täter, der dieses Opfervolk zerstören wird, sozusagen diskursiv hergestellt. Und aber dann auch in der Praxis, ich habe das heute Vormittag gesagt, ne, Raoul Hilberg hat das in seiner Geschichte des Antisemitismus, wenn man so will, ganz konkret gezeigt, Verbot von natürlich erstmal Berufsbeamtentum, ne, keine Hochschullehrer, keine Juristenausbildung, dann Verbot von Rasierklingen für Juden. Also diese Herstellung des Juden, wie wir ihn vorstellen, dass er sich nicht mehr rasieren kann und auch Schläfenlocken, er soll dann genauso ausschauen. Also da gab es ganz viele ganz praktische Dinge und den Gewaltrahmen spätestens ne, deutlich sichtbar für alle mit der Reichspogromnacht 38. Das denken wir nur so als Bilder. Das wäre für die Form wichtig. Es geht auch immer darum, das ist auch eine wahnsinnig